Ermüdet geißelte er Toren und Affen, wo er sie fand, und züchtigte Bösewichter, lohnte, teilte der Welt aus dem Schatz seiner praktischen Menschenkenntnis Erfahrungen mit, die er, ach, nur zu teuer erkauft hatte, und half, unterstützte, tröstete wenigstens die unschuldig Leidenden. Mit männlichem Mute griff er jedes Vorurteil an, wo er es fand, und achtete nicht der unmenschlichen Neckereien, womit das Heer der Pinsel und Buben ihn, wie jeden rechtlichen Mann, umso heftiger verfolgte, da diese elenden Pygmäen vor dem Talente und dem unerschöpflichen Witze des guten Knigge zu beben Ursache hatten. So ruhe denn sanft in deiner Gruft, edler, oft verkannter Dulder, verfolgter Freund des Rechts und der Wahrheit, Feind jedes schändlichen Aberglaubens und jedes Wahnes, unermüdlicher Arbeiter für Menschenglück, ruhe sanft. Adolf Freiherr von Knigge starb am 6. Mai 1796, erst 44 Jahre alt, in Bremen. Sein Freund Friedrich von Rebmann hat den teilnehmenden Nachruf geschrieben und darin vor allem des praktischen Aufklärers gedacht, als der sein Name noch einige Jahre überleben sollte. Und wirklich, Knigge war durch und durch ein Aufklärer. Ein Mann, der mit Wort und Tat Licht in die finsteren Zeiten bringen wollte, der bei aller pathetischen Humanitäts- und Freiheitsschwärmerei doch seinen gesunden Menschenverstand immer mitsprechen ließ und über das Fernziel eines neuen Staates, einer neuen Gesellschaft, doch das Nächstliegende nicht vergaß. Selber ein unbemittelter, von Geldsorgen zeitlebens gedrückter Schriftsteller, war er freigebig, nahm Pflegekinder zu sich und half anderen, wo er konnte. Aufklärung, Menschenliebe waren für ihn nicht bloß abstrakte Ideale, sondern Maximen des täglichen Lebens. Dennoch war er alles andere als ein Tugendbold oder sanfter Märtyrer. Neigung zu tollen und unüberlegten Streichen, ein leicht erregbares Temperament, Mangel an geregelter Lebensführung und scharfsinniger Witz mischten sich in seinem Charakter mit ausgesprochen bürgerlich biederen Zügen. Diese Zwiespältigkeit kennzeichnet sein kurzes, aber ereignisreiches Leben und ist zuletzt sicher Folge seiner Herkunft und Erziehung. Das Gut Bredenbeck ist ein adliges Haus und Ansitz im Fürstentum Braunschweig-Lüneburg-Kahlenbergischer Hoheit. An der Ostseite des Deister, 2 Meilen von Hannover, gegen Westen, dem alten adeligen Geschlecht der Kniggen zuständig, welche da selbst ihr adeliges Hauswesen haben. Das war auch 100 Jahre nach dieser alten topografischen Beschreibung noch so. Adolf Franz Friedrich Ludwig Freiherr Knigge wurde am 16. Oktober 1752 auf Gut Bredenbeck geboren. Als einziger Sohn des Oberhauptmanns, Hofgerichtsrats, Deputierten der kahlenbergischen Ritterschaft Philipp Karl Freiherr von Knigge und seiner Frau, einer geborenen Freien Knigge, genoss Adolf eine ganz standesgemäße Erziehung durch verschiedene Hofmeister. Darunter waren Johann August und Johann Adolf Schlegel, dieser ein bekannter Dichter und Kanzelredner in Hannover, Vater der so viel berühmter gewordenen Gebrüder Schlegel, ein Schriftsteller, der der klassizistischen französischen Schule anhing. Auf kunsttheoretischem Gebiete ebenso bewandert wie als Autor von Kirchenliedern, Fabeln und Erzählungen gerühmt. Bei ihm lernte der Schüler nicht nur die Prinzipien der Aufklärungsästhetik, auch praktische Übungen in allen literarischen Gattungen fehlten nicht. 13 Jahre war Adolf von Knigge alt, als er sein erstes Werk schrieb. Die Lehre von Gott lautete der Titel und war gewiss vom Unterricht Schlegels inspiriert. 1763 starb die Mutter. 3 Jahre später begann für den jungen Freiherrn die erste Leidenszeit. 1766 starb auch sein Vater und ließ 100.000 Reichstaler Schulden zurück, sodass die Gläubiger, welche schon früher auf eine Sequestration der kniggischen Güter angetragen, diese nun wirklich in Besitz nahmen und dem Sohne eine geringe Kompetenz zum Unterhalt aussetzten. Er bekam jährlich 500 Reichstaler, wurde von seinen Vormündern in Hannover bei dem Kammersekretär Augsburg in die Kost gegeben und dort in der Folge durch den lutherischen Prediger Schlegel konfirmiert. Herr Augsburg fand ihn unwissender, als die gewöhnlichsten Kinder in solchem Alter zu sein pflegen. Er suchte nun, seinen Zögling selbst davon zu überzeugen, wie weit er noch in jeder Hinsicht zurück sei. Dies gelang. Der junge Mensch fing an, sich zu schämen. Sein Ehrgeiz erwachte und spornte ihn zu so kraftvoller Anstrengung, dass er mit Hilfe eines vortrefflichen Gedächtnisses und ausgezeichneter Naturanlagen in kurzer Zeit seine Mitschüler nicht nur einholte, sondern ihnen zuvoreilte. In dem biografischen Abriss, den die Tochter Philippine von Knigge über ihren Vater verfasst hat, werden die familiären Verhältnisse mit großer Zurückhaltung behandelt. Denn der Herr von Bredenbeck und Pattensen, Erbherr auf Lewiste und Thale, hatte sein Vermögen mit adliger Großzügigkeit durch ein verschwenderisches Leben bei glanzvollen Festen und Spielen vertan, so dass dem schwächlichen und verwöhnten Knaben Adolf nichts davon übrig geblieben war. Der bittere Zwang, sich unter fremden Verhältnissen zurechtzufinden, hat ihn schon früh geprägt und seine Aufmerksamkeit für alle möglichen Lebenslagen geschärft. Eine Überlebenskunst, der er nach eigenem Zeugnis aber auch angenehme Seiten abgewann. Ich bin von jeher ein sehr geselliges Geschöpf gewesen, habe mich gerne unter Menschen von allerlei Ständen gemischt. Das ist das Mittel, die allgemeine Sprache des Umgangs zu lernen und eine gewisse Geschmeidigkeit zu erlernen, wodurch wir uns und anderen dies Erdenleben sehr erleichtern. Ich verachte den Satz, dass man aus den Menschen machen könne, was man wolle, wenn man sie bei ihren schwachen Seiten zu fassen verstünde. Nur ein Schurke kann das und will das, weil nur ihm die Mittel zu seinem Zweck zu gelangen gleichgültig sind. Der ehrliche Mann kann nicht aus allen Menschen alles machen und will das auch nicht. Und der Mann von festen Grundsätzen lässt auch nicht alles aus sich machen. Aber das wünscht und kann jeder Rechtschaffene und Weise bewirken, dass wenigstens die Besseren ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass niemand ihn verachte, dass er Frieden von außen her habe, dass man ihn in Ruhe lasse, dass er Genuss aus dem Umgange mit allen Klassen von Menschen schöpfe, dass andere ihn nicht missbrauchen oder bei der Nase herumführen. Solche Lebensmaxime waren Knigge nicht an der Wiege gesungen worden. Er musste sie sich erst durch harte Enttäuschungen, durch Entbehrungen und Verwirrung erkämpfen. Kein Zweifel aber, dass es ihm schon in seiner Jugend gelang, seine durch die bisherige höfische Erziehung gewonnenen Verhaltensweisen mit einer neuen Realität in Einklang zu bringen. Allen Zeugnissen zufolge war Adolf, als er am 23. Oktober 1769 als 17-Jähriger die Universität Göttingen bezog, um Jura zu studieren, ein ganz kavaliersgemäß erzogener junger Hofmann, mit Kenntnissen in den wichtigsten Wissenschaften, die ihm für seine spätere Laufbahn nützlich sein konnten. Schon 1771 wurde er auf Betreiben seiner Tante durch den Einfluss seines Oheims zum Hofjunker und Kammerassessor beim Landgrafen Friedrich in Kassel ernannt. Aber noch waren seine Studien nicht beendet und er hielt großzügig Urlaub für die nächsten anderthalb Jahre. In Göttingen wohnte der Student, wenn er nicht gerade auf Reisen war, bei dem Buchhändler und Verleger des Musenalmanachs Dietrich, der auch an den jungen Professor Lichtenberg vermietet hätte. Das sind auch schon einige Stichworte zu dem geistigen Nährboden, von dem der Schriftsteller Knigge Zeit seines Lebens zehren sollte. Der eigentliche Schöpfer der Göttinger Universität ist der Freiherr Gerlach Adolf von Münchhausen gewesen. Über eine Generation war der Leibniz-Schüler Kurator der Universität. Toleranz hieß das Prinzip. Atheismus war da so verpönt wie Enthusiasmus. Das ist pietistische Schwärmerei. Die akademischen Gesetze von 1763 mahnten die aus aller Herren Kleinstaaten kommenden Studenten, vor allem Anscheine des verbotenen Nationalismus sich zu hüten. Die Professoren hatten die Freiheit der Lehre und des Druckes. Seit Haller waren hier die Naturwissenschaften zu Hause. Hier stand auf deutschem Boden die Wiege der positiven Forschung. Alles war hier auf historischen Realismus gestellt. Hier arbeitete man die neuen kritischen und exakten Methoden aus. Und hier versammelte sich Anfang der 70er Jahre ein dichterischer Jugendbund, der auf den Spuren Klopstocks eine neue deutsche volkstümliche nationale Literatur schaffen wollte und dessen Organ eben jener berühmte Musenalmanach wurde, den Dietrich verlegte. Voss, Hölty, Bürger, die Gebrüder Stolberg waren die bekanntesten Beiträge. Freundschafts- und Vaterlandsschwärmerei, ein neuer liedhafter Ton in der Lyrik, neben reckenhafter Bardenpoesie, heftige Gefühlsschwärmerei, aber auch Studium der Antike. Der Göttinger Hainbund war ein Schmelztiegel verschiedenster Tendenzen und Einflüsse, einig nur in der programmatischen Gegenposition gegen die rationalistische Aufklärung. 1773, auf der Stube Man feierte Klopstocks Geburtstag. Da stand sein Stuhl ledig, seine Werke waren begrenzt. Unter dem Stuhl lag Wielands Idris, zerrissen. Und mit den Blättern wurden die Pfeifen angezündet. Im Rheinwein ward Klopstocks, Luthers, Hermanns, des Bundes, Eberts, Goethes, Herders Gesundheit getrunken. Zuletzt Wielands Bild und Idris verbrannt. Knigge ist nie Hainbündler gewesen. Aber natürlich mit den Ideen, den Programmen, dem neuen Lebens- und Dichtstil bekannt geworden. Das war der andere Pol des Göttinger Geisteslebens und er hat ihn in sich aufgenommen, ohne doch die ältere Gegenrichtung zu verdammen. Ein Zug zur Schwärmerei fehlte auch ihm nicht. Er las begeistert Rousseau und die seelenvollen englischen Schriftsteller, also Richardson, Fielding oder Sterne. Aber gleichzeitig besuchte er eifrig die Vorlesungen Böhmes oder Pütters, berühmte Rechtsgelehrte, die ganz dem älteren rationalistischen Geist der Aufklärung zugehörten. Beiden Richtungen blieb er verpflichtet. Beiden verdankte er die besondere Prägung seines Geistes. Beide lassen sich in seinem Werk aufzeigen, ohne dass sie aber eigentlich miteinander versöhnt wurden. Diese Polarität entsprach seinem Charakter. In dem Roman von 1791, Das Zauberschloss oder die Geschichte des Grafen Tunger, gibt es eine aufschlussreiche Selbstcharakteristik, die Knigge dem Erzähler in den Mund legt. An allen Freuden und Leiden meines Lebens, an allem, was Gutes und Böses an mir ist, an allem, was ich Nützliches und Schädliches je getan habe, ist die Beschaffenheit meines Temperaments schuld, dessen Wärme, Lebhaftigkeit und rastlose Tätigkeit von Jugend auf mich trotz der Stimme der Kälte und Vernunft fortgestoßen hat. Und noch jetzt, da reifere Jahre, widrige Schicksale und Erfahrungen aller Art mich in eine ruhigere Stimmung gesetzt haben sollten, kämpfe ich manchen Kampf in dieser sonderbaren Gemütsart. Nach dem Studienabschluss schien es, als ob Knigge die übliche Hofmannskarriere machen würde. Er stand beim Landgrafen von Hessen-Kassel in hoher Gunst, vergalt sie ihm durch allerlei agronomische Aktivitäten und die Gründung einer Fabrik für Meerschaumpfeifen, ohne aber dabei besonders erfolgreich zu sein. Das schadete zunächst nichts. Er heiratete 1773 Henriette von Baumbach, eine Hofdame der Landgräfin. Zwei Jahre später wurde die einzige Tochter Philippine geboren. Wenig später nahm er seinen Abschied in Kassel. Es hatte ihm an dem diplomatischen Geschick gefehlt, das dazu gehörte, in einer intriganten, aus Günstlingen, Neidern, Projektmachern und Schmeichlern zusammengesetzten Hofgesellschaft zu bestehen. Denkt man daran, wie er selber immer wieder seinen Charakter schildert, die Unausgeglichenheit seines Temperaments, seinen hellen und aufgeklärten Kopf, den Abscheu vor Lügen und Heuchelei, seine pedantische Ordnungsliebe und Sparsamkeit, schließlich jenen moralischen Enthusiasmus, der aus seinen Werken spricht, so ist das alles zusammengenommen die Charakteristik eines bürgerlichen, aufgeklärten Intellektuellen, der zwar mit den Konventionen des höfischen Umgangs vertraut ist, sie aber nur mehr aus faktischem und beruflichem Interesse, nicht aus standesgemäßer Überzeugung vertritt. Die Grundlagen eines ständigen geheimen Konflikts waren damit gegeben, und es konnte nur eine Frage der Zeit sein, wann er offen ausbrach. Hofkabalen, satirische Bemerkungen, die weitergetragen wurden, ungeschickte Reaktionen, schließlich die Rache eines verschmähten Weibes, wie er es in kaum verhüllter Anspielung auf die Landgräfin mehrfach formuliert, und auch ein Schuss Übermut und Leichtsinn kamen zusammen, und der beneidete Günstling hatte ganz schnell den Boden seiner höfischen Existenz verloren. Nun begannen die Wanderjahre. Die führten ihn durchs Hannöversche, durch die Rheingegenden, nach Elsass, Lothringen und Obersachsen, an den Hof des Erbprinzen Wilhelm von Hessen, schließlich nach Heidelberg, wo er seine ruhigsten Jahre verbrachte, bevor er 1787 nach Hannover zurückkehrte, in der Hoffnung, das väterliche Erbe retten zu können. Immer wieder machte er auf dieser Lebensreise dieselben Erfahrungen wie in Kassel. Ein glänzender Anfang, Wohlwollen, Freundschaft, Erfolg scheinen ihm in den Schoß zu fallen, aber dann gibt es eine Wende und den Sturz, den Abschied, die Resignation. Philippine nennt einen der Gründe. Der Verfasser des lehrreichen Buches über den Umgang mit Menschen, dieser scharfsinnige Beobachter des menschlichen Herzens, vergaß ganz, dass selbst die Besten unter uns leichter eine Verleumdung ihres Charakters, ihrer Sitten verzeihen als einen witzigen Einfall, der ihre kleinen Torheiten oder körperlichen Gebrechen in ein komisches Licht stellt. Nach allen Plänen und hochfliegenden Projekten, nach allen Versuchen, eine angemessene Anstellung zu erhalten, die ihn und seine Familie hätte ernähren können, blieb zum Schluss nur die Stelle eines Oberhauptmanns im kurfürstlich-hannöverschen Diensten in Bremen übrig. Und es langte auch diesmal nicht hin und her. Wie immer war er auch in dieser letzten Epoche seines Lebens angewiesen auf die Schriftstellerei. Er schrieb unglaublich viel, denn er musste davon leben. Auch hat er nie einen Hehl daraus gemacht, dass sein Werk sich über ganz verschiedene Stockwerke im Hause der Literatur verteilt. Niemand kann lebhafter als ich selbst fühlen, welcher Aufteilung meine zuerst herausgegebenen Schriften noch bedurft hätten, um irgendeinen Grad von Vollkommenheit zu erreichen. Indessen wurden sie und werden noch immer häufiger gelesen und öfter aufgelegt, als sie es verdienten. Der Verleger bat um mehr Ware von der Art, machte mir vorteilhafte Bedingungen und ich wies den Erwerb nicht von mir. So Knigge in der Einleitung zu seinem berühmten Buch über den Umgang mit Menschen 1788. In dem aufrichtigen Geständnis meiner Polygraphie 2 Jahre später ergänzt er noch schärfer diese Einsicht. Wegen dieser schriftstellerischen und allen übrigen großen schweren Sünden empfinde ich eine herzliche Reue und hoffe, man wird am jüngsten Tage säuberlich mit mir verfahren, wenn ich von jedem unnützen Worte Rechenschaft geben soll. Schädliche, verderbliche Worte habe ich wissentlich nie drucken lassen. 44 Bände umfasst dein Oeuvre bis zu diesem Jahre und bis zu seinem Tode 1796 sollten noch gut 20 Bände dazukommen. Ein unglaublich fleißiger Schriftsteller, der morgens um 5 Uhr aufstand, um sich an seinen Schreibtisch zu setzen, der eine ausgedehnte Korrespondenz führte mit dem Pädagogen Joachim Heinrich Campe, dem Lyriker Gottfried August Bürger, mit Freunden aus Hamburg oder Hannover, der in Freimaurerlogen tätig, in politische Händel verwickelt war, sich aber auch intensiv um seinen Hausstand kümmerte und mit seinen bescheidenen Mitteln jene häusliche Glückseligkeit zu verwirklichen trachtete, die er im Umgang mit Menschen als Krone des Lebens pries. Nicht nur einer literarischen Gattung hat er sich gewidmet, wenn er auch in einigen mehr, in anderen minder glücklich war. Spätere Generationen haben ihm aus dieser Vielseitigkeit einen Vorwurf gemacht. Knigge hat viele Bände gefüllt. Er musste von der Feder leben. Es kam ihm stets mehr auf redlichen Erwerb als auf die Sache an. Er dilettierte auf zahlreichen Gebieten, auch in der Musik. So der Literaturhistoriker Erich Schmidt in der Allgemeinen Deutschen Biografie gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Der Vorwurf trifft weniger Knigge, als dass er von dem Unverständnis jenem Schriftstellertypus gegenüberzeugt, den er repräsentiert. Ein Vorwurf zudem, der aus der generellen Abwehrhaltung der Germanistik gegen die Epoche rührt, der Knigge angehörte. 150 Jahre lang, bis in die Mitte dieses Jahrhunderts, galt die Aufklärung als bloße Vorbereitung der großen deutschen Literaturepochen Klassik und Romantik, als Vorstufe ohne Eigenwert, und nur der eine Lessing wurde als Ausnahme gelten gelassen. Adolf von Knigge aber war Aufklärer in allem, was er tat. Ob er eine Gesellschaft zur Förderung des Ackerbaus gründete, um die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Praxis der Landwirtschaft zu verwirklichen, ob er als Freimaurer den großen Zweck des erhabenen Stifters des Christentums, Aufklärung der Menschheit und Dethronisierung des Aberglaubens und des Fanatismus, durch eine stille Verbrüderung aller, die Gottes Werk lieben, fortzusetzen suchte, wie es in der Stiftungsurkunde der Deutschen Union heißt, der sich Knigge nach seinem Austritt aus dem Illuminatenorden anschloss, ob er als Popularphilosoph die empiristische, auf Erfahrung und Beobachtung gegründete Methode englischer Philosophen mit der rationalistischen Vernunftlehre der Leibniz-Wolfschen Philosophie in Einklang zu bringen versuchte, ob er Dramen, Reiseberichte, politische Satiren oder Gesellschafts- und Staatsromane schrieb. Sein Ziel blieb es, die Aufklärung auf allen Gebieten des Lebens und Denkens gleichmäßig zu verbreiten, jenen Ausgang des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit zu befördern, der nach Kants berühmter Definition den eigentlichen Hauptinhalt des Jahrhunderts bilden sollte. Hinter dieser Vielseitigkeit steckt ein Persönlichkeitsideal, das in unserer auf Arbeitsteilung und Spezialisierung gegründeten Welt völlig fremd geworden ist. Alle schöpferischen Anlagen zu entfalten, die den Menschen als Menschen auszeichnen. nicht einseitig den Verstand auf Kosten des Empfindungsvermögens, die Beobachtungsgabe auf Kosten der Denkfähigkeit auszubilden, nicht Abdruck eines einzigen Geschäfts zu werden, nicht bloß Dramatiker oder Romancier oder Essayist oder Literaturkritiker zu sein, sondern in allen diesen Gattungen das Talent zu erproben, also ein allseitig gebildeter und wirkender Mensch zu werden. Das waren die eigentlichen Lebensziele, und hinter ihnen steckte die Persönlichkeitskonzeption des Uomo Universale der Renaissance. Wir haben dieses Selbstverständnis in Leben und Werk eines anderen großen deutschen Schriftstellers bewundern gelernt, dem Goethes nämlich, und dabei vergessen, dass ihm nur eine besonders augenfällige, besonders glanzvolle Verwirklichung der für das ganze 18. Jahrhundert herrschenden Bestrebungen gelungen ist. Schriftstellerei ist öffentliche Mitteilung der Gedanken, gedruckte Unterhaltung. Laute Rede an jeden im Publikum gerichtet, der sie hören will, Gespräch mit der Lesewelt. Das erfolgreichste, bis heute in freilich nur noch verballhornter Form weiterwirkende Gespräch, das Knigge mit seinem Publikum geführt hat, ist das Buch, das synonym mit seinem Namen geworden ist. Über den Umgang mit Menschen, 1788, ein Jahr vor der Französischen Revolution erschienen, und bürgerlicher Revolutionsgeist durchzieht es von Anfang bis Ende. Natürlich ist es nicht das Benimmbuch gewesen, das spätere geschäftstüchtige Bearbeiter und Fälscher daraus gemacht haben, sondern ein großer gesellschaftsethischer Essay, Grundbuch bürgerlichen Lebens und Strebens, mit Sachverstand, Witz und Enthusiasmus geschrieben, Zeugnis einer essayistischen Schreibkunst, das im Kanon der deutschen Literatur von Rang nie hätte fehlen dürfen, wenn die deutsche Geschichte anders verlaufen wäre und sich auf jene aufgeklärte bürgerliche Gesellschaft zubewegt hätte, die der freie Herr Knigge, so deutet er selber polemisch seinen Adelstitel, wie so viele andere Mitstreiter zu verwirklichen gehofft hatte. Es ist anders gekommen. Feudale Restauration, bürgerliche Resignation, Untertanenstaat. An der Wirkungsgeschichte von Knigges Buch kann man die Geschichte der deutschen Misere ablesen. Und wenn daraus schließlich jenes Komplimentierbuch wurde, das Knigge nie hatte schreiben wollen, Leuten von gewissem Stande und einer nicht ganz gemeinen Erziehung ist das in der ersten Jugend schon eingeprägt worden. Wenn daraus also das Buch des Anstands und der Höflichkeit wurde, das man als den Knigge bezeichnete, so ist dieser dauerhafte Erfolg nur durch Streichungen, Veränderungen, Neubearbeitungen erreicht worden, und er hat, was noch schlimmer ist, den Namen seines Autors ausnahmslos auf dieses Werk fixiert. Bis auf einige wenige im letzten Jahrzehnt wiederentdeckte satirisch-politische Schriften wie Josephs von Wurmbrand, kaiserlich-abessinischen Ex-Ministers, jetzigen Notarii Caesarii Publici in der Reichsstadt Bopfingen, politisches Glaubensbekenntnis mit Hinsicht auf die Französische Revolution und deren Folgen, Frankfurt und Leipzig 1792. Oder des seligen Herrn Etatsrats Samuel Konrad von Schafskopf hinterlassene Papiere von seinen Erben herauszugeben, Breslau 1792. Bis auf einige Satiren wie diese, in denen Knigge harte, aber stets witzig unterhaltsame Kritik am feudalen deutschen Herrschaftssystem, an Ministern und Klerus übte, die Ideale der Französischen Revolution, Aufklärung, Freiheit, Toleranz, Brüderlichkeit, republikanische Verfassung propagierte, ist der Schriftsteller Knigge in Vergessenheit geraten. Gewiss zum Schaden der deutschen Literatur. Seine Bedeutung für die Entwicklung der noch jungen und ungefestigten Gattung des Romans ist bis heute übersehen worden. Über Schriftsteller und Schriftstellerei heißt ein Buch, in dem Knigge seine literaturtheoretischen Anschauungen zusammengefasst hat, worin er auch den Roman ausführlich würdigt. Keine Gattung von Schriften scheint geschickter, das Nützliche mit dem Gefälligen zu verbinden und ernsthafte, wichtige Wahrheiten in ein angenehmes Gewand zu hüllen, wie der Roman. Hier werden Bilder aus dem wirklichen Leben dargestellt, ohne dass der Mensch sich einen so vielfachen Zwang zu unterwerfen braucht wie der dramatische Schriftsteller. Den unbedeutendsten Stoff, wahr oder erdichtet, kann er mit dem größten Erfolg nutzen. Er lässt so viele Personen aus allen Ständen auftreten, wie ihm beliebt, insofern er sie nur zu einer Hauptgruppe zu vereinigen versteht. Er kann eine unendliche Mannigfaltigkeit von Charakteren auf den Schauplatz bringen. Er lässt seine Personen handeln, schreiben, erzählen, dichten, resonieren über hohe und niedere Gegenstände, sich miteinander unterhalten. Und wenn er ihnen die kühnsten Meinungen und Grundsätze in den Mund legt, darf niemand ihn zur Verantwortung ziehen, insofern diese Meinungen und Grundsätze nur zu dem Charakter der Personen passen. Die Lenkung ihrer Schicksale ist in seiner Hand. Seine Fantasie beglückt einzelne Menschen, Familien und ganze Völker. Neben einigen kulturhistorisch wichtigen und auch literarisch bedeutsamen Reiseberichten, die voller Anekdoten, Witz und feiner Beobachtungskunst stecken, neben dem Umgang mit Menschen und einigen anderen kulturkritischen Essays, wie dem späten Über Eigennutz und Undank, sind es vor allem drei Romane, die zur Entdeckung und zu neuer Lektüre reizen und denen Knigge seinen festen Platz in der noch ungeschriebenen Chronik des deutschen Romans verdanken wird. Die Geschichte Peter Clausens, 1783 bis 1785 in drei Teilen erschienen, Benjamin Noltmanns Geschichte der Aufklärung in Abyssinien aus dem Jahre 1791 und schließlich die ein Jahr später veröffentlichte Reise nach Braunschweig. Es besagt nicht, dass die übrigen Romane Knigges nichts taugten oder gar nicht lesenswert wären. Gewiss, ihre literarische Qualität schwankt sehr. Weitschweifigkeiten, stilistisches Ungeschick, trockene Reflexionen, unverhüllte didaktische Zwecksetzung bringen sie partienweise um den Gewinn der Unterhaltung, des Vergnügens und der interessanten Belehrung, die sie anderweitig vermitteln. Wer über Knigges Lebensgeschichte, über die sozialen und politischen Umstände seiner Wirksamkeit unterrichtet sein will, greift weiter zum Roman meines Lebens. Auch in der Geschichte des Grafen Thunger findet man autobiografische Passagen und einige gesellschaftssatirische Kabinettstückchen. Und die Verirrungen des Philosophen gehören ebenso wie die Geschichte des armen Herrn von Mildenburg oder die Geschichte des Amtsrats Gutmann zum Typus des moralkritisch-didaktischen Aufklärungsromans, der heute vor allem von literaturhistorischem Interesse ist, weil seine Erziehungsziele allzu vordergründig nach Gottscheds Rezept in eine exemplarische Fabel gekleidet wurden. Herr von Knigge hat sich in allen seinen Schriften als ein Mann gezeigt, der Welt und Menschen nicht aus der Ferne durch die Lorgnette, sondern in der Nähe mit freiem, sicherem Auge beobachtet hat und besonders vertraut ist mit den Nuditäten und Gebrechen der Hof- und Drahtmenschen und sich nicht täuschen ließ von dem erbettelten Glanze, womit sie sich vor der Welt brüsten. Peter Clausens Geschichte ist ein treuer Spiegel des Menschenlebens, besonders an kleinen Höfen. Und der Leser, der es gewohnt war, sich von Romanschreibern Geschöpfe vorführen zu lassen, die man schwerlich unter einer Menschenrasse würde registrieren können, findet hier auf jedem Schritt eine Bekanntschaft aus der wirklichen Welt und stößt alle Augenblicke auf Männer, wie er sie zu Hunderten in Antichambern und an den Tafeln der Großen kennenlernte. Die zeitgenössische Rezension der zweiten verbesserten Auflage der Geschichte Peter Clausens, sie erschien 1794, pointiert nur die eine Seite des Romans. Peter Clausens abenteuerliche Schelmenreise durch die Höhen und Tiefen der zeitgenössischen Gesellschaft. Ein farbiges Panorama der Zeit entfaltet sich, um die Entwicklung eines naiven Jünglings zum freien Mann sichtbar zu machen. Eines Jünglings, der durch böse Beispiele und falsche Freunde verführt, zum Dieb und Betrüger wird, dann seine Erfahrungen als gewissenloser Modeschriftsteller in klingende Münze umsetzt, darauf zum Hochstapler wird, schließlich als Hofmann aufsteigt, einer Intrige zum Opfer fällt, sich nach Ruhetal zurückzieht und dort das Leben eines bescheidenen, rechtschaffenen Mannes abseits vom feilen Treiben der Welt führt. Der Roman wurde viel übersetzt. Als Le Gil Blas Allemand machte er auch in Frankreich Erfolg. Aber der farbige, bunte, fast durchweg witzig und leicht geschriebene Schelmenroman ist nur die eine Seite des Buches. Der zweite Teil der Geschichte Peter Clausens enthält nämlich den Traum des Herrn Brick, eine der schönsten Sozialutopien der deutschen Literatur, in der sich Arkadien und Utopien ganz rousseauistisch mit dem Wunschbild der glückseligen Insel verbinden und den zeitgenössischen Reisebeschreibungen folgend mit der Südseeinsel Tahiti identifiziert wurde. In Benjamin Noltmanns Geschichte der Aufklärung in Abyssinien nimmt Knigge dieses Romanschema nochmals mit größerer satirischer und romantechnischer Kunstfertigkeit auf. Motive und Muster des Abenteuerromans, die weite Reise in unbekannte Fernen, Stürme, Schiffbruch, lebensbedrohende Gefahren, wunderbare Rettungen, werden mit Gesellschaftssatire und Sozialutopie zu einem Roman verknüpft, der seine aufklärerischen Zwecke auf unterhaltsame Weise zum Ausdruck bringt. Freilich ist Noldemanns abyssinische Geschichte viel mehr als die Peter Clausens eine Staats- und Gesellschaftssatire, die keine psychologischen Motive, keinen individuellen Bildungsroman mehr wiedergibt, sondern durch die Darstellung fremdländischer, exotischer Verhältnisse der heimatlichen Welt den Spiegel vorhalten soll. Ja, Knigge plante sogar den zweiten Teil dieses Romans dem französischen Nationalkonvent als Anregung für eine neue Staatsverfassung zukommen zu lassen. Der kleine Roman, den man hier dem Buche übergibt, ist in Stunden der Erholung von ernsthaften Geschäften geschrieben, um das Gefühl der heftigen körperlichen Leiden, wovon der Verfasser seit mehr als Jahresfrist unaufhörlich gepeinigt wird, durch unschuldigen Scherz zu mildern. Geschrieben, um bei Sorgen mancher Art durch leichten Witz sich in harmloser Stimmung zu erhalten. Der Verfasser hat bis jetzt in seine Schriften ähnlicher Art die Behandlung wichtigerer Gegenstände einzuflechten und die Sitten der sogenannten höheren Menschenklassen zu schildern gesucht. Hier versteigt er sich nicht zu hoch und widmet daher diese Arbeit auch nur solchen Lesern, denen es darum zu tun ist, ihre Augen einmal von Höfen, Fürsten, Staatshändeln und gelehrten Kampfplätzen ab auf ländliche Szenen und lachende Bilder gelenkt wissen zu wollen. Die Reise nach Braunschweig, der Knigge diese Vorrede voranstellt, erschien 1792, 4 Jahre vor seinem Tode. Sein leichtester, unbeschwertester humoristischer Roman ist Produkt der schlimmsten Leidenszeit, die er durchzumachen hatte, eine Medizin, die sich der arme Herr von Knigge selbst verschrieben hatte, als keine anderen Mittel mehr helfen wollten. 4 Honoratioren aus dem Dorf Biesterberg begeben sich auf eine Fahrt von einigen Tagesreisen, um in Braunschweig den Aufstieg des berühmten Luftschiffers Blanchard mit dem Ballon zu erleben. Nach dem Vorbild des empfindsamen humoristischen Reiseromans englischer Provenienz entfaltet Knigge einen kurzweiligen Bilderbogen, in dem zahllose Missgeschicke, Entführungen, Zimmerverwechslungen, Liebesgeschichten, Irrungen und Wirrungen aller Art die Reisenden verfolgen. So ist ein Roman entstanden, in dem die Komik des alltäglichen Lebens fast schon in der Manier Wilhelm Buschs über alle großen Zwecke triumphiert. Ein Roman, der für uns heute gerade deshalb neben Witz und Unterhaltung, neben anekdotischer Komik und Parodie, den Blick ins ausgehende 18. Jahrhundert öffnet. Nicht auf seine Haupt- und Staatsaktionen, auf seine großen Ideale und erhabenen Zwecke, sondern auf die Dinge und Umstände des gemeinen, gewöhnlichen Lebens, mit seinen Sitten, seiner Denkungsart, seiner Lächerlichkeit und Weltklugheit, seiner Torheit und Weisheit. Nicht zum Spekulieren, zum Wirken ist diese Welt. Das war ein Beitrag über den Schriftsteller Adolf Freiherr von Knigge von Gerd Uding. Die Mitwirkenden waren Dieter Hufschmidt, Hans Petsch und Günter König.